wollte ich die Wahrheit nicht sehen. Doch langsam fang ich an zu verstehen. Gott hört uns nicht. Wozu dann beten? Recht ist, was den Mächtigen nützt. Wer schwach ist, ist vor keiner Willkür geschützt. Wer hilflos ist, auf den wird eingetreten.